Es war am 7. April 1912, am Ostersonntag, und es war in Berlin, der deutschen Haupt- und Kaiserstadt. Sie werden fragen, was sucht Hutchison Hedge, New Yorker Journalist und Weiland kriminologischer Assistent in der alten Welt? Antwort: Offiziell war ich hier als Sonderkorrespondent des Daily New Yorker, um eine politische Artikelreihe zu schreiben, Arbeitstitel Pulverfass Europa. Inoffiziell machte ich eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. In die Zeit vor 8, 9 Jahren, als ich schon einmal in Europa herumgewandert war. Mit Professor Van Dusen. Ich kam aus Wien. Vorher war ich durch die Schluchten des Balkan gezogen, wo so vieles an den großen Augustus erinnerte. Und davor hatte ich Kaiser Wilhelm II. Interviewt auf der Insel Korfu. Da machte er nämlich gerade Ferien in der Villa Achilleon und buddelte griechische Altertümer aus, die seine Kammerherren vorher heimlich eingebuddelt hatten. Gestern erst ein gigantisches Gorgonenhaupt, späthellenistisch. Müssen Sie sich ansehen, Mr. Hedge. Sie interessieren sich doch für klassische Archäologie. Eher weniger, Majestät. So, und warum sind Sie dann hier? Wegen der politischen Lage natürlich. Ach was. Ja, finden Sie denn nicht, Majestät, dass es gerade jetzt in Europa ziemlich finster aussieht? Unsinn. Und dass ein großer Krieg immer wahrscheinlicher wird? Quatsch. Wie kommen Sie auf die Schnapsidee? Die Marokko-Krise, Majestät. Ach. Die Unruhen auf dem Balkan. Doch. Und vor allem die Flottenrivalität zwischen Ihnen und den Engländern. Und alles, wie sagt man bei Ihnen? Peanuts, Kleinkram. Leichte Differenzen unter Freunden. Ich liebe sie doch alle. So. Niki, den Zaren, George von England. Die Franzosen auch? Na ja. Oder Mr. Churchill? Winston. Ja. Wer ist schon Winston? Ein Stänkerer. Ein kleiner Kläffer. Wir, Herrscher von Gottes Gnaden, auf uns kommt es an, wenn wir zusammenhalten, wenn alle tun, was ich sage. Ihr Wort in Gottes Ohr, Majestät. Wo Sie gerade hier sind, Mr. Hedge. Manchmal, in stillen Stunden, denke ich an Professor Van Dusen, dass der so enden musste. Ja, ja. Tja, die Irrungen und Wirrungen, den wir großen Geister ausgesetzt sind. Davon hat die Masse ja keinen Schimmer. Wann war das? Wann haben wir uns getroffen? Ich und der Professor. Vor 8 Jahren. Auf Norderney. Van Dusen und ich, wir hielten uns damals ein paar Wochen in Deutschland auf. Auch Berlin hatten wir besucht. Unter den Linden waren wir gewandelt, in kriminologische Gespräche vertieft. Jetzt war ich wieder unter den Linden. Allein, in trübe Gedanken versunken. Ich dachte an Professor Dr. Augustus Van Dusen, den größten Wissenschaftler und Amateurkriminologen, den die Welt je gesehen hat. Er fehlte mir und er fehlte der Menschheit. Das Verbrechen grassierte, mysteriöse, schaudererregende Untaten häuften sich und niemand war mehr da, der die Finsternis erhellen, die Geheimnisse aufklären und die Welt wieder in Ordnung bringen konnte. Vor 6 Jahren war der Professor von uns gegangen, am 18. April 1906, in der Todeszelle von San Francisco, war er beim großen Beben in die Erde versunken. Interessant. Bitte? Diese Geräusche. Sagen Sie, Hedge, ist Ihnen in den letzten Stunden etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Zum Beispiel? Unruhige Tiere, zum Beispiel Hunde, Pferde. Oder eine spürbare elektrische Spannung in der Atmosphäre. Nicht, dass ich wüsste. Nicht doch! Nur ein Erdbeben! Ein gewaltiges, ein unbeschreibliches öffnete sich und Professor Van Dusen versank in die Erde. Und bevor sich der Spalt über ihm wieder schloss, sah ich, wie sich seine Lippen bewegten. Er sprach, und ich schwöre es, trotz des entsetzlichen Getöses verstand ich je das Wort. Vergessen Sie ihn! 2 plus 2 ergibt 4! Immer und überall! Leben Sie wohl! Mein lieber Plötzlich wurde ich aus meinen Erinnerungen gerissen, gerade als ich in die Friedrichstraße einbog. Ein alter Mann, schäbig gekleidet. Beim Zusammenstoß hatte er seine schwarze Aktentasche fallen lassen. Ich bückte mich, hob sie auf, gab sie ihm. Er nahm sie ohne Dank und schlurfte von dannen. Die Tasche hatte mich an was erinnert. Natürlich, an Van Dusens berühmtes Miniaturlaboratorium. Schon wieder Van Dusen. Als ich mir eine Viertelstunde später im Vorzimmer meiner feudalen Suite im Hotel Kaiserhof den Mantel auszog, fiel mir ein leises Knistern in der linken Tasche auf. Ich griff hinein, zog ein zerknittertes Stück Papier heraus, strich es glatt und las die in schwarzer Tinte geschriebene Botschaft: 2 plus 2 ergibt 4. Die weltbekannte Maxime des Professors. Eine Nachricht aus dem Jenseits. Mir wurde ganz anders. Ich wankte zum nächsten Sessel und fand gerade noch genug Kraft, an der Klingelschnur zu ziehen, um beim Zimmerservice einen 3-stöckigen Whisky zu bestellen. Ihr Whisky, mein Herr. Ich habe mir erlaubt, Ihnen gleich die ganze Flasche zu bringen. Danke, sehr vorausschauend. Sehr zum Wohle. Vor der Tür wartet eine Person, die Sie zu sprechen wünscht, mein Herr. Karte? Keine Karte, mein Herr. Soll reinkommen. Sehr wohl, mein Herr. Es war der bucklige Alte aus der Friedrichstraße, der unhöfliche Kerl mit der schwarzen Tasche. Die hatte er auch jetzt bei sich. Er war gekommen, um sich zu entschuldigen, sagte er. Seltsam. Woher kannte er mich? Wie konnte er wissen, wo ich wohnte? Machen Sie sich darum keine Gedanken. Mein schlechtes Betragen wieder gut zu machen, möchte ich Ihnen ein Geschenk machen. Vielleicht eine Lob. Lassen Sie nicht nötig. Ich bestehe darauf. Wie wäre es denn mit diesem formschönen Reagenzglas? Sie könnten das als Vase benutzen. Da würde es sich gut machen. Ich will. Auf der Anrichte hinter Ihnen. Unwillkürlich sah ich hinter mich. Für 2, 3 Sekunden. Als ich mich wieder umdrehte, stand vor mir Professor Van Dusen. Der Buckel war verschwunden, der rote Bart lag auf dem Fußboden und da lag gleich darauf auch Hutchinson Hedge, ob der unerhörten Erscheinung von einer Ohnmacht umfangen. Ich kam zu mir. Jemand spritzte mir aus meinem Siphon eiskaltes Sodawasser ins Gesicht. Professor! Wer sonst, mein lieber Hedge? Sind Sie ein Geist? Ich bitte Sie. Sie sind also nicht tot? Natürlich nicht, mein lieber Hedge. Fassen Sie sich. Stehen Sie auf, nehmen Sie Platz, hören Sie mir zu. Ich tat, wie mir geheißen, und sprach darüber hinaus dem Whisky zu, um meinen heftig erschütterten inneren Menschen zu stabilisieren. Langsam wurde ich ruhiger. Aber mir war noch immer völlig unklar, was eigentlich vorging. Professor Van Dusen genannte Denkmaschine, auferstanden von den Toten, höchst lebendig, ganz der Alte. Es war, als habe es die 6 Van Dusenlosen Jahre nie gegeben. Während ich mich bemühte, das zu begreifen und vor allem meiner Gefühle Herr zu werden, berichtete er kühl, klar und allem Anschein nach absolut ungerührt, wie er seinen spektakulären Tod beim Erdbeben überlebt hatte. Er war, ich hatte es mit eigenen Augen gesehen, in eine sich öffnende Erdspalte gerutscht. Tiefer, immer tiefer. Bis ich mich in einem niedrigen Gewölbe fand, dessen festes Mauerwerk dem Druck der terrestrischen Kommotion erfolgreich Widerstand leistete. Offensichtlich ein Relikt aus der Zeit der spanischen Herrschaft. Wie rostige Ketten, Grünspan befallene Folterwerkzeuge und das eine oder andere fragmentarische menschliche Skelett nahelegten, dürfte es den finsteren Machenschaften der Inquisition gedient haben. Ein hochinteressanter historischer Ort, mein lieber Hedge. Leider war es mir durch die Umstände versagt, ihn in näheren wissenschaftlichen Augenschein zu nehmen. Es wurde heiß, unangenehm. Das Feuer, Professor. San Francisco brannte lichterloh mehrere Tage. Ich suchte Zuflucht an einem noch tiefer gelegenen Ort, in einem alten Brunnen, dessen Feuchtigkeit mir hinreichend Schutz vor den Flammen bot. So überlebte ich die Katastrophe, mein lieber Hedge, in Sicherheit, wenn nicht gar relative Bequemlichkeit. Wenn Sie das sagen, Professor. Und wie sind Sie aus Ihrem Loch wieder rausgekommen? Auf dem gleichen Wege, wie ich es aufgesucht hatte, mein lieber Hedge. Da die Spalte sich nicht völlig geschlossen hatte, war es mir, nachdem der Großbrand gelöscht war, ein leichtes, mich stehenden Fußes an die Oberfläche zu begeben. Ich entledigte mich der Gefängniskleidung, mischte mich unter die zahllosen Einwohner der Stadt, welche ihre gesamte Habe verloren hatten, ließ mich ausstatten, verpflegen, unterbringen, bis ich eine Möglichkeit fand, jenen Ort im Tale des Sacramento aufzusuchen, in welchem ich, als die Brisanz des Falles Castleman sich abzeichnete, ein Ausweichquartier vorbereitet hatte, versehen unter anderem mit einem größeren Geldbetrag und einem falschen Pass. Also, davon haben Sie mir damals nichts gesagt, Professor. Mein lieber Hedge, warum hätte ich Sie mit derart nebensächlichen Details behelligen sollen? Ein wenig später brach ich auf nach Europa, präziser nach Holland, woher einst meine Ahnen sich auf den Weg ins gelobte Land Amerika gemacht hatten. Im beschaulichen Universitätsstädtchen Groningen habe ich seitdem in aller Stille gelebt und geforscht. Der zweite Band meiner atomaren Strukturtheorie der Elemente nähert sich seiner Vollendung. Mit seiner Publikation werden alle Geheimnisse der Natur vom Atom bis zum Kosmos entschleiert sein. Von mir aus. Die ganze Zeit haben Sie mich im Glauben gelassen, Sie seien tot. Sie haben mich nicht informiert. Kein einziges Mal. Das war nicht nett von Ihnen, Professor. Wie konnte ich? Schwebte doch über meinem Haupt gleich einem Damoklesschwert das Todesurteil des obersten Gerichts von Kalifornien. Nicht mehr, Professor. Das ist vorbei. Wie darf ich das verstehen? Vorbei. Erklären Sie sich näher. Ihr Todesurteil ist aufgehoben, sagte ich ihm. Dafür hatte ich gesorgt als pietätvoller Hinterbliebener und reicher Erbe. Ich hatte den Prozess um den Tod von Cosmo Cäsar Castleman neu aufrollen lassen und dieses Mal war Van Dusen freigesprochen worden. Postum, hatte ich damals angenommen. Dem Professor in seiner holländischen Abgeschiedenheit war diese Wendung verborgen geblieben. Ich habe mich also völlig unnötig jahrelang hinter einer Verkleidung unter einem Pseudonym versteckt. So ist es, Professor. Wie haben Sie sich denn genannt? Van den Nuss. Ein simples Anagramm. Doch nun kann und will ich wieder ich selbst sein. Professor Van Dusen, welche an weltweiter Wertschätzung seinesgleichen sucht. Die Öffentlichkeit muss von Ihrer Auferstehung erfahren, Professor. Ich werde gleich ein Telegramm nach New York... Nein, mein lieber Hedge. Die Öffentlichkeit muss warten. Zunächst gilt es, einen neuen Fall in Angriff zu nehmen. Ach, deshalb sind Sie aus Ihrem Versteck gekommen. Und nach Berlin gereist. In der Tat, mein lieber Hedge. Wenn Professor Van Dusen jemals seinen bewährten Assistenten und Begleiter benötigte, dann jetzt. Ich bin gerührt, Professor. Worum geht's? Was liegt an? Van Dusen holte weit aus und hielt mir eine längere kriminologische Vorlesung. Thema: große Verbrecher, denen ich begegnete. Er erwähnte, neben vielen anderen, den Grafen Dracula, den Kopfjäger von Singapur, Dr. Chu Man Fu, den Vampir von Brooklyn und natürlich das Phantom. Gott habe es selig. Doch Sie alle, mein lieber Hedge, sind lediglich, wie Sie sich ausdrücken würden, kleine Fische im Vergleich zu jener Person, welche es nunmehr zu stellen und unschädlich zu machen gilt. Und wer ist dieser superkriminelle Professor? Sie erinnern sich an den Fall der verschwundenen Millionäre, mein lieber Hedge. Klar, Professor. Frühjahr 1901. Oh, vor 11 Jahren. Ganz ein Professor. Wenn ich die Chronik bei mir hätte, könnte ich nachschlagen, aber die steht gut und sicher in New York. Ich sagte, das wahrhaft kriminelle Element der Familie Van Dusen ist mein zweiter Bruder Caligula. Ein genialer Verbrecher. Ich kann nur hoffen, mein lieber Hedge, dass Sie ihn niemals kennenlernen. Richtig, richtig, das haben Sie gesagt. Es geht also um Caligula. Ja, bedauerlicherweise. Caligula steckt hinter vielen, wenn nicht hinter allen spektakulären Untaten unserer Zeit. Das Phantom war sein Geschöpf, desgleichen Kesselmann. Und nunmehr nimmt er die Krönung seiner kriminellen Karriere in Angriff. Dazu braucht er mich. Meine Kenntnisse, meine Erfindungen, mein Genie. Er hat mich aufgespürt. Gestern erschien er unerwartet und unverhofft in meiner stillen Studierstube zu Groningen. Du wirst tun, was ich will, Augustus. Andernfalls werde ich dich ohne Skrupel den Behörden ausliefern. Du weißt, was das bedeutet. Noch immer wartet auf dich in San Francisco der Strick. Doch wenn du dich mir anschließt, Augustus, du mit deinen nicht unverächtlichen Geistesgaben... Danke, danke, Caligula. Dann wird die Welt uns gehören. Vereint sind wir unschlagbar, Augustus. Zwei Genies, zwei Superhirne. Mag sein. Warum bedienst du dich nicht unseres Bruders Tiberius? Wäre er nicht brauchbarer, weil kongenialer... Völlig ungeeignet. Kongenial vielleicht, aber nicht genial. Außerdem ist er tot. Tot? Wie das? Er hat es gewagt, sich mir zu widersetzen. Ich verstehe. Was beabsichtigst du, Caligula? Was hast du vor? Alles, Augustus. Das Verbrechen des Jahrhunderts. Des Jahrtausends. Kurz und nüchtern gesagt, Caligula plant einen großen Krieg. Einen Weltkrieg zu entfesseln. Ausgefallene Idee. Warum, wozu, weswegen? Aus angeborener Bosheit. Aus perverser, sadistischer Freude an Leid, Unglück, Schmerzen. Und aus Profitgier. Caligula besitzt Rüstungswerke und Rüstungsbeteiligungen. Ein großer Krieg würde ihn zum reichsten Mann der Welt machen. Und noch reicher würde er, gelänge es ihm, meine zufälligen und eher unfreiwilligen Erfindungen auf dem Gebiet der Waffentechnik auszubeuten. Etwa den Tank. Sie erinnern sich an unseren Fall im Wilden Westen, mein lieber Hedge. Natürlich, Professor. Oder die sogenannte Atombombe. Ferner trug er mir an, weitere, womöglich noch effektivere Vernichtungsmittel zu entwickeln und ihm zur Produktion zu überlassen. Selbstverständlich habe ich Caligulas Vorschläge akzeptiert. Was? Ja, sind Sie denn noch zu retten, Professor? Beruhigen Sie sich, mein lieber Hedge. Ich werde meinem Bruder bei seinem schändlichen Vorhaben nicht zur Hand gehen, das versteht sich. Ach so. Doch nur, wenn ich zum Schein auf ihn eingehe, bietet sich mir die Gelegenheit, seinen Plan zu eruieren und zu vereiteln. Apropos Plan, was genau, glauben Sie, hat Caligula vor? Was glauben Sie, Hedge? Sie sind Reporter, Sie sind Journalist. Augenblick, Professor. Journalist bin ich nur noch in Grenzen. Mein jetziger Beruf ist Multimillionär. dank meinem seligen Herrn Papa, Sie kannten ihn ja. Nach seinem Tod habe ich als erstes den Daily New Yorker gekauft und den Chefredakteur gefeuert. Arbeiten tue ich nur noch gelegentlich, wenn ich Lust dazu habe, so wie jetzt zum Beispiel. Sie reisen als Sonderkorrespondent durch Europa, das habe ich in Erfahrung gebracht und deshalb bin ich hier. Weil Sie Ihren Assistenten brauchen, wie in alten Zeiten. Nun, Caligula ist ein so großer, so gefährlicher Gegner, dass ich, um ganz offen zu sein, das Duell der Giganten nur ungern ohne Sie, mein lieber Hedge, aufnehmen würde. Es ist merkwürdig. Was ist merkwürdig, Professor? Dass Caligula mich aufgesucht hat und sich mir enthüllt hat. Da er mich kennt, kann er mit meiner Kooperation kaum rechnen. Verblendung oder Kalkül? Doch wie dem auch sei, lassen Sie uns aufbrechen, mein lieber Hedge. Aufbrechen? Wohin? Unser Ziel heißt Wilhelmshaven. Der deutsche Kriegshafen an der Nordsee? Ja. Warum ausgerechnet dahin? Aus zwei guten Gründen, mein lieber Hedge. Erstens, im Gespräch erwähnte Caligula beiläufig, er werde seine kriegstreiberischen Machinationen sehr bald ins Werk setzen, und zwar ganz in der Nähe. Wilhelmshaven liegt nur ca. 100 Kilometer von Groningen entfernt. Und zweitens, wie Sie wissen, hat die wachsende Flottenrivalität zwischen Deutschland und Großbritannien zu einer höchst prekären, extrem gefährlichen Situation geführt. Das konnte man wohl sagen. Seit Kaiser Wilhelm Deutschlands maritime Zukunft entdeckt hatte, baute sein Reich Yachtschiffe, Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer und so weiter. England hielt dagegen und produzierte mehr Kriegsschiffe. Britannien sollte auch weiterhin die Wellen beherrschen. Das alles kostete viel Geld und verschlechterte die Stimmung. Die Engländer fürchteten um ihre Vormachtstellung zur See und die Deutschen hatten Angst vor einem englischen Präventivschlag. Vor 2 Monaten hatte der britische Kriegsminister in Berlin über eine beiderseitige Einschränkung im Flottenbau verhandelt. Ohne Resultat. Und vor gerade mal 2 Wochen, am 22. März 1912, hatte der Deutsche Reichstag eine Novelle zum Flottengesetz gebilligt, wonach in Zukunft noch mehr Kriegsschiffe gebaut werden sollten. Hier wird Caligula ansetzen. Er wird versuchen, im größten deutschen Marinestützpunkt Unruhe zu stiften. Und wie? Mein lieber Hedge, woher soll ich das wissen? Womöglich plant er, Großadmiral Tirpitz zu ermorden. Oder er will die kaiserliche Werft in die Luft sprengen. Oder das erste Geschwader der Hochseeflotte, das ist nämlich in Wilhelmshaven stationiert. Was auch immer Caligula vorhat, er wird es so ausführen, dass die Engländer als die Täter gelten. Ja, klingt plausibel. Wenn man in Deutschland glaubt, England steckt dahinter, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zum Krieg kommen. Also auf nach Wilhelmshaven. Muss das wirklich sein, Professor? Würde es nicht reichen, beim Reichsmarineamt hier in Berlin anzurufen? Wer würde uns glauben, Hedge? Nein, selbst ist der Mann. Wir werden Caligula in flagrante delicto stellen. Nun kommen Sie schon. Sie sind doch wohl nicht bequem geworden. Wenn ich Sie so ansehe, älter, dicker. Stattlicher. Sind Sie gar verheiratet? Nein, danke. 3-mal habe ich Ihretwegen Hochzeit gefeiert. Das reicht fürs ganze Leben. Was also hält Sie zurück? Es ruft die Kriminologie, mein lieber Hedge. Es lockt das Abenteuer. Die Jagd beginnt. Verfügt das Hotel Kaiserhof über einen Hinterausgang? Vermutlich. Warum? Treten Sie ans Fenster. Wenn Sie meinen, Professor. Und rufen Sie den Zimmerkellner. Auch das. Sehen Sie aus dem Fenster. Vorsichtig. Bleiben Sie hinter der Gardine. Auf dem Wilhelmplatz, direkt unter einer Laterne, stand ein Mann, groß, breit und finster, in Mantel und Schlapphut. Für den Professor eine vertraute Erscheinung. Er hatte den Typ bereits in Groningen und unterwegs im Zug gesehen. Wer war das? Eine Kreatur Caligulas. Eine von vielen. Er traut mir nicht. Lässt mich beobachten. Doch warum so plump, so offensichtlich? Seltsam. Herein. Sie haben geläutet, mein Herr. Führen Sie uns zum Hinterausgang. Zur Personalpforte? Ja. Ich weiß nicht. Geben Sie dem Mann 10 Mark, mein lieber Hedge. Sehr großzügig. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, mein Herr. Danke. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Auf ging es über den Teppich belegene unscheinbare Seitentür, über eine rohe Holztreppe nach unten in die schäbige, düstere Unterwelt des Hotels, vorbei an Küchen, Lagerräumen, Personalquartieren, von trüben Gasleuchten nur spärlich erhellt. Vor einer kleinen, weiß gestrichenen Tür blieb unser Führer stehen. Hier geht's raus, meine Herren, zur Mauerstraße. Bitte sehr. Die Tür fiel hinter uns ins Schloss. Wir blieben stehen, verblüfft, konsterniert. Wir waren nicht im Freien unter dem Abendhimmel von Berlin. Wir befanden uns in einer Halle, einem geisterhaften Ort voller Dampf und Dunst, in dem weiße Gestalten sich wie Schemen bewegten. Wo sind wir? In der Wäscherei des Hotels, wie es scheint. Der Kerl hat uns in die Irre geführt. In der Tat, mein Lieber. Weißen Gespenster waren plötzlich neben dem Professor aufgetaucht, hatten ihn gepackt und ihm ein Laken über den Kopf gestülpt. Van Dusen zappelte und strampelte, vielleicht ein wenig heftiger, als es sich mit seiner Würde vertrug. Ich wollte ihm zu Hilfe kommen, aber da wurde auch für mich die Welt eng und dunkel. Man wickelte mich ein, warf mich um und verschnürte mich zu einem handlichen Paket. Mein Hosenbein wurde hochgeschoben. Ich spürte einen schmerzhaften Stich in die Wade. In meinem Kopf zog Nebel auf. Immer dichter, immer undurchdringlicher. Ich wurde müde, entsetzlich müde. Und bevor ich in tiefen Schlaf versank, hörte ich wie von weit her eine Stimme, eine seltsame Stimme. Hätte sie nicht so boshaft und höhnisch geklungen, wäre ich versucht gewesen, sie für die Stimme von Professor Van Dusen zu halten. Da bist du mir also direkt in die Arme gelaufen, Augustus. Du und dein lächerlicher Schoßhund. Sehr schön. Steck die beiden in die Waschkörbe. Und dann schnell zur Botschaft. Ich schlief lange. Sehr lange. Ein schriller Pfiff weckte mich und ein endloses, ratterndes Staccato. Geräusche, die einem geübten Reisenden, auch wenn er betäubt worden war, äußerst vertraut erschienen. Eisenbahn. Ein Zug. Ein fahrender Zug. Ich schlug die Augen auf, aber ich sah kein Eisenbahncoupé. Ich sah orientalische Pracht. Persische Teppiche auf dem Boden und an den Wänden. Gitter aus Sandelholz vor den Fenstern, ein niedriger Divan, seidene Kissen, ein silbernes Taburett, darauf ein exquisites Mokka-Geschirr und eine vor sich hin blubbernde Wasserpfeife. Dieser ganze Zauber aus Tausend und einer Nacht wackelte leicht, aber nicht nur deshalb kam mir alles, was ich sah, ein bisschen unscharf und verschwommen vor. Was war mit meinen Augen? Ich fasste hin und stellte fest, vor meinem Gesicht hing ein Schleier. Ich schlug ihn zurück. Tun Sie das nicht, Monsieur Hedge. Haremsfrauen müssen immer verschleiert sein. Darauf legt der Patron größten Wert. Haremsfrauen? Bin ich eine Haremsfrau? Das sehen Sie sich doch an, Monsieur Hedge. Sie hielt mir einen Taschenspiegel vor die Nase und ich sah das vertraute Antlitz von Hutchinson Hedge in einem sehr unvertrauten Rahmen. Dunkle Kapuze, Schleier, unförmiger Überwurf. Weiter unten Pluderhosen und Schnabelschuhe. Ich war also eine Haremsfrau. Eine von dreien. Die kleine Figur rechts auf dem Divan, das musste Van Dusen sein. Die Schleiereule links hatte mich mit Namen angesprochen. Kannten wir uns? Mais oui, Monsieur Hedge. Allerdings, Professor Van Dusen, kenne ich noch besser als Sie. Na, fällt der Groschen? Keine Ahnung. Denken Sie an Tanga, Monsieur Hedge. Vor 7 Jahren. Madame Esme? Ja, so ist es. Das ist ja nicht zu glauben. Wie geht's denn so, Madame? Arbeiten Sie immer noch als Schönheitstänzerin? Ach, wissen Sie, Monsieur Hedge, der Mensch wird älter. Die Schönheit vergeht. Aber doch nicht bei Ihnen, Madame. Wenn ich auch nicht viel von Ihnen sehen kann, ich wette, Sie sind noch genauso verführerisch und aufregend wie damals in Tanga. Ach, schön wär's. Der Professor wird sich freuen, wenn er aufwacht. Naja, vielleicht auch nicht, wenn ich an die schwüle Nacht im Grand Hotel Bristol denke. Eine meiner schönsten Erinnerungen, Monsieur Hedge. Was ist hier los, Madame Esme? Wie kommen Sie hierher? Wo sind wir? Im Sonderzug des türkischen Botschafters Selim Pascha. Unterwegs von Berlin nach Wilhelmshaven. Wilhelmshaven? Was hat denn der türkische Botschafter ausgerechnet? Ruhe! Die Gefangenen haben zu schweigen. Den hatte ich noch gar nicht erwähnt, den Wächter an der Tür. Er trug einen Turban, war bis an die Zähne bewaffnet, mit Dolch, Säbel und Pistolen und sah im Großen und Ganzen so aus wie einer der mir aus Istanbul vertrauten Eunuchen. Allerdings, sein tiefer Bass sprach denn doch sehr dagegen. Er döste übrigens bald wieder ein und so konnte ich den Professor, als er zu sich kam, kurz und leise informieren und ihm die Frage stellen, auf die ich seit 7 Jahren eine Antwort suchte. Was war in jener Nacht in Tanga eigentlich geschehen? Zwischen Madame Esme und Ihnen, Professor. Ich muss konstatieren, dass Sie Ihren höchst unerfreulichen Hang zu takt- und geschmacklosen Fragen noch immer nicht haben ablegen können, mein lieber Hedge. Zum letzten Mal sag ich Ihnen... Seine Exzellenz, der Botschafter der Hohen Pforte, Selim Pascha. Salam alaikum. Oder sollte ich lieber sagen, hi everybody? Der kleine Mann, der energischen Schrittes den Raum betrat, sah aus wie Van Dusen. Oder besser wie eine ins Boshafte, ins Groteske gesteigerte Karikatur des Professors. Er trug die Kleidung eines modernen türkischen Würdenträgers, Fes und Gerok à la Stambul. War das tatsächlich Selim Pascha? Wie man's nimmt, Mr. Hedge. Es mag so aussehen, doch Sie wissen ja, Schein und Sein, das sind 2 Paar Stiefel. Nicht wahr, Augustus? Wo befindet sich der wirkliche Botschafter? In seiner Botschaft, im Keller unter dem Fußboden. Ich habe ihn aus dem diplomatischen Verkehr gezogen, um für kurze Zeit seine Rolle zu übernehmen. Nebst seinem Sonderzug. Ein recht großzügiges Verkehrsmittel. 2 Salonwagen, ein Schlaf- und ein Gepäckwagen. Nun ja, eine in die Ferien reisende, hochgestellte Persönlichkeit braucht viel Platz. Für die Dienerschaft, fürs Gepäck und für den Harem. Sprich, für eine Helferin und 2 Gefangene. Mein lieber Hedge, darf ich Ihnen meinen gänzlich aus der Art geschlagenen jüngeren Bruder Caligula vorstellen? Wenn es sein muss. Gewiss, ich bin jünger als du, Augustus. Dennoch bin ich der Klügere. Brav wie 2 Lämmer seid ihr in meine Falle getrottet. Du und dein Hedge. Nur deshalb habe ich dich in Groningen aufgesucht, Augustus. Nur deshalb habe ich dir mein grandioses Vorhaben verraten. Nur deshalb habe ich dich beschatten lassen und dafür gesorgt, dass es dir auffällt. Ich wollte dich in meiner Gewalt haben, Augustus. Hier und heute. Dich und Hedge. Du hast viel Zeit und Mühe aufgewendet, meine habhaft zu werden, Caligula. Das freut mich. Natürlich hätte ich es mir leichter machen können. Aber wozu? So ein kleines Spiel ist doch viel interessanter. Ich habe mit dir gespielt, Augustus. Wie der Fischer mit der Forelle. Wie die Katze mit der Maus. Doch ich habe mich deiner nicht nur bemächtigt, um mit dir zu spielen, um dir vor Augen zu führen, wer das wahre Genie der Familie Van Dusen ist. Ich brauche dich, Augustus. Ach, was du nicht sagst. In meinem Meisterplan spielst du eine gewisse Rolle. Keine aktive Rolle, gewiss nicht. Eher das Gegenteil. Doch unerheblich würde ich sie nicht nennen. Hör mir zu, Augustus. Morgen, wie spät ist das, Esme? Nach Mitternacht, Patron, kurz nach 2 Uhr. Heute also. Heute am 9. April 1912. Haben wir schon Dienstag? Da habe ich einen ganzen Tag verschlafen. Unterbrechen Sie mich nicht! Wo war ich? Heute am 9. April 1912. Ja, findet in Wilhelmshaven eine Luftschiffvorführung statt. Graf Zeppelin wird sein neuestes Modell in Aktion präsentieren und die kaiserliche Marine wird entscheiden, ob sie es ankaufen und in Dienst stellen wird. Welch willkommene Gelegenheit, Caligula, für dich und deine finsteren Pläne. Nicht wahr, Augustus? Ich werde mich beteiligen, in herausgehobener Position, indem ich die Rolle des Grafen Zeppelin übernehme, bin ich doch, wie du weißt, ein Meister der Maske. Den echten Grafen hatte Caligula entführen und auf Eis legen lassen. An seiner Stelle wollte er mit ein paar Helfershelfern aufsteigen und die Schiffe der deutschen Hochseeflotte, die in Wilhelmshaven lagen, aus der Luft bombardieren. Dabei sollte es so aussehen, als stecke England dahinter. Das ist der Sinn der Sache, Augustus. Und hier nun werde ich dich einsetzen. Erkläre dich näher, Caligula. Mit Vergnügen, Augustus. Nach dem Bombardement wird das Zeppelin-Luftschiff an einsamer Stelle zu Boden gehen. Und in den Trümmern wird man deine Leiche finden, Augustus. Versehen mit gewissen Dokumenten, welche klar belegen, dass du seit deinem Untertauchen vor 6 Jahren im Dienst des britischen Secret Service standest. Nicht ungeschickt, Caligula. Wie gedenkst du, mich an Bord des Luftschiffes zu transferieren? Eine der zahlreichen Kisten, die der angebliche Graf Zeppelin mit sich führt, wird nicht wie die übrigen Bomben enthalten, sondern eine Leiche, die deine, Augustus. Und Mr. Hedge? Mitgefangen, nehme ich an. Nicht doch, Mr. Hedge. Ihnen ist in meinem Szenario ebenfalls eine Rolle zugedacht. Und diese Rolle, Mr. Hedge, ist keinesfalls weniger bedeutsam als die meines sich überschätzenden Bruders. Hört, hört. Auch Sie wird man finden, Mr. Hedge, in Holland, auf quasi neutralem Boden. Das ist wichtig. Sie werden tot sein, natürlich. Natürlich. Ermordet vom deutschen Geheimdienst. Das wird man jedenfalls vermuten. Wird man? Warum? Weil man an Ihrer Person gut versteckt Ihr Notizbuch entdecken wird und darin Ihre Aufzeichnungen vom Interview, das Kaiser Wilhelm Ihnen gegeben hat. Ja, und? Man wird dort unter anderem lesen, wer sich uns in den Weg stellt, wird pulverisiert, mit eiserner Faust. Die Engländer, diese kleinkarierten Krämerseelen, werde ich von den Weltmeeren pusten. Wenn die Franzosen sich mucksen, kriegen sie noch mal den Hintern vollgehauen. Aber richtig. Das ist doch alles nicht wahr. König Georg von England hat ein heimliches Verhältnis mit Marineminister Churchill. Die Regierung in Paris besteht aus Syphilitikern. Der Zar ist ein hirnamputierter Bettnässer. Zwischenfrage. Darf ich Sie wörtlich zitieren, Majestät? Antwort. Nur zu, Mr. Hedge. Immer feste drauf. Aber das hat der Kaiser nie gesagt. Wer weiß das? Sie, Mr. Hedge, Sie sind tot. Und Wilhelm, den glaubt sowieso keiner. Gut ausgedacht, Caligula. Die Sabotage der deutschen Flotte und das falsche Interview. Wenn diese Kombination nicht zum Krieg führt, will ich Augustus heißen. Ans Werk. Sie haben die Injektionen vorbereitet, Esme. Oui, Patron. Augustus, Mr. Hedge, darf ich bitten? In den Gepäckwagen. Der falsche Eunuch kam auch mit, damit wir keine Dummheiten machten, sagte Caligula. Thank you. Der Gepäckwagen war der letzte Waggon im türkischen Sonderzug. Große Holzkisten standen herum, etwa 20 an der Zahl, mit der Aufschrift LZ11. Dazwischen Koffer, ein paar volle Säcke und ein offener Sarg. Für Sie, Mr. Hedge. Wenn ich recht informiert bin, ist Ihnen ein derartiges Transportmittel nicht unbekannt. Das war im Orient-Express, vor 8 Jahren. Am Bahnhof von Wilhelmshaven wartet ein Leichenwagen, um Sie nach Holland zu schaffen. Dort werden Sie deponiert, unweit der Grenze. Das Notizbuch im Brustbeutel, das falsche Kaiser-Interview im Notizbuch. Du, Augustus, wirst es dir in dieser leeren Kiste bequem machen. Ausziehen. Bitte? Naja, die Haremsmaskerade. Sie war nötig, um dich ohne Aufsehen in den Zug zu schaffen. Aber so darf man dich natürlich nicht finden. Runter damit, Augustus. Sie auch, Mr. Hedge. Also Striptease. Keine aufregende Sache bei 2 älteren Herren. Meine grün-weiß gestreiften Shorts bedachte Madame Esme mit anerkennenden Blicken. Der Professor bevorzugte die längere Ausführung in dezent rotem Flanell. Und dann nahmen wir notgedrungen Platz in den uns zugewiesenen Behältern. Hinlegen. So, Esme, walten Sie Ihres Amtes. Oui, Patron. Also? Bleiben Sie mir mit der Spritze vom Leib, Madame. Was ist da drin? Gift, Mr. Hedge. Reines Cyankali. Sie werden nicht lange leiden. Das sagen Sie so leicht dahin. Aber vielleicht, Mr. Hedge, ziehen Sie es ja vor, sich von Waldemar die Kehle durchschneiden zu lassen. Oh ja, Chef, bitte. Finde ich auch nicht gut. Folgen Sie meinem Beispiel, mein lieber Hedge. Ergeben Sie sich in Ihr Schicksal. Sehr vernünftig, Augustus. Zuerst kriegte der Professor seine Spritze. Dann beugte Madame Esme sich über meine Wenigkeit. Dabei lächelte sie ein wenig und kniff ein Auge zu. Das stimmte mich ein bisschen zuversichtlicher. Ich wurde gepiekst, stöhnte, streckte mich, schloss die Augen, hielt die Luft an. Soweit ich feststellen konnte, tat Van Dusen in der Kiste desgleichen. Ein paar Sekunden vergingen. So. Ihr Bruder ist tot, Patron. Gehab dich wohl, Augustus. Die Welt war zu klein für uns beide. Und der andere? Auch tot. Gut, mach den Deckel zu, Waldemar. Vom Sarg, Chef. Und von der Kiste? Ja, Chef. Gehen wir. Sie verschwanden. Wieder vergingen ein paar Sekunden. Ich lebte noch. Was mich sehr beruhigte. Was war mit dem Professor? Ich beschloss, mich bemerkbar zu machen. Professor? Ja, Hedge? Sind Sie tot? Nein, Hedge. Ich auch nicht. Das freut mich. Psst. Man kommt. So. Danke, Madame. Ja, und ja. Ja. Na, alles in Ordnung, Monsieur. Ja, so scheint es, Madame. Der Todesengel entpuppt sich als Lebensretterin. Ja. Was war denn nun wirklich in der Spritze, Madame? Hustensaft und Wasser. Ich verdanke Ihnen so viel, Professor, mehr als mein Leben. Ja, ja, die Nacht in Tanger. Hedge. Sie müssen verschwinden, Monsieur. Tut's mit. So wie wir sind, in Unterhosen? Ja, das muss sein. Übrigens sehr schick, Ihre Unterhosen. Ihre Schrotz, meine ich, Monsieur Hedge. Merci, Madame. Was schlagen Sie vor, Professor? Na, was schon? Wir verlassen den Zug, mein lieber Hedge. Das heißt, wir springen ab? Ja. Hätte ich mir denken können. Immer wenn ich mit Ihnen Eisenbahn fahre, Professor, muss ich abspringen. Also, dann. Einen Augenblick noch, Monsieur. Wir füllten die leere Kiste und den leeren Sarg mit dem, was so zur Hand war. Kleine Gepäckstücke und Bomben aus den übrigen Kisten. Anschließend nahmen wir Abschied von Madame Esme. Kurz, aber rührend. Dann hieß es, Sprung auf, Marsch, Marsch, in die norddeutsche Nacht. Wann wir auch alle mit dir. Der Morgen dämmerte über einen Landstrich von unsäglicher Plattheit. Die beiden sind so nicht verwandt und wurde der Mond von dir gone. So blieb wie dort so. Wiesen zeigten sich, Felder, Bäume, die allgegenwärtigen Entwässerungsgräben. Belebt wurde die Szene durch einen munteren Landregen, durch zwei Amerikaner fortgeschrittenen Alters in Unterhosen, durchnässt, frierend, erschöpft und durch einen Wagen bespannt mit zwei kräftigen Gäulen, beladen mit einem großen hölzernen Fass und gelenkt von einem rustikalen Eingeburt. Halt! Halten Sie an, guter Mann! So. Und nu, wo sind wir hier? Sande, Friesland. Fast am Ziel. Bringen Sie uns doch bitte nach Wilhelmshaven, guter Mann. Nee, das kann ich angehen. Muss ob Marker Gülleut bringen. Wir bezahlen Sie, guter Mann. Sie haben doch Geld in Ihrem Brustbeutel, Hedge. Na, hab ich, Professor. Wie viel? 20 Mark. Na, ganz schön happig. Tja, was mut, das mut. Geben Sie ihm schon das Geld, Hedge. Ja, nun, dann steigen Sie mal ab. Ja. Komm, gib mir die Namen. Ja. So, Hü, Wiebke, Hü, Sibeldine. Mein Gott, was stinkt denn hier so bestialisch? Gülle im Fass. Passen Sie bloß ob, das schwappt. Auch das noch. Vom Regen in die Jauche. Und was ich sing, ist lang kein Schied, hol Mul und mag die Dab. Zwei Stunden später. Der Wagen rumpelte eine schlecht gepflasterte Straße entlang, zwischen zwei Reihen niedriger Häuser. Irgendein friesisches Dorf, dachte ich. Wann kommen wir denn endlich nach Wilhelmshaven? Wir sind schon da. Was? Das ist Wilhelmshaven? Ja, gefällt Ihnen nicht. Wie man es nimmt. Wilhelmshaven ist wunderschön, das steht in der Zeitung. Jeden Tag. Und im Lied steht es auch. Was für ein Lied? Kommst du nach Wilhelmshaven? Nein. Hafen rein, bleibst du am Bahnhof gleich stehen. Junge, hier möchte ich begraben sein. Graben sein. Junge, was ist das hier schön? So, nun, muss Alex aufseppen. Fahren Sie uns sofort zur Marinestation. Ja, Professor, das geht nicht. Wir sind in Unterhosen. Und wenn schon. Professor Van Dusen bleibt Professor Van Dusen, auch in Unterhosen. Sicher, Professor, Sie wissen das, ich weiß das. Aber ob der Wachtposten das auch weiß? Gibt's hier sowas wie ein Hotel? Ein Hotel? Drei? Oder vier? Torbuden in der Marschluss, Heidenhus, hey, ha, ho, da rin kann's verübel, du, fiddle di, fiddle du, fiddle da, la, la, da rin kann's verübel, du, fiddle di, fiddle du, fiddle da. Und die Moral von die Geschichte, hey, ha, ho, Trukene noch de Buen, ich fiddle di, fiddle du, fiddle da, la, la, Trukene noch de Buen, ich fiddle di, fiddle du, fiddle da. Der Portier im Hotel Lohheide am Bahnhof musterte uns höchst indigniert, ob unseres Aufzugs und ob der landwirtschaftlichen Duftwolke, die uns umgab. Aber als ich ihm zeigte, was ich im Brustbeutel hatte, wurde er gnädiger. Wir kriegten Zimmer, badeten, ließen uns Kleidung kommen. Frühstücken wollte ich auch, aber Sie kennen ja den Professor, meine Damen und Herren. Er strebte eilig dem Bahnhof zu, um sich über den angeblichen Selim Pascha zu erkundigen. Ich folgte mit knurrendem Magen. Der Türke? Der ist heute Nacht angekommen und gleich weitergefahren. In 8 Droschken. Mit Sack und Pack, mit Harem und Eunuchen. Wohin? Zur Burg Kniphausen. Die hat er gemietet. Vom Grafen Inn und Kniphausen. Als Ferienquartier. Für eine Woche. Wo liegt diese Burg? Vor der Stadt. Richtung Nordwest. An der Straße nach Jever. Gleich hinterher, Professor? Mitnichten, mein lieber Hedge. Unser nächstes Ziel ist die Marinestation. Die lag zum Glück nicht weit vom Bahnhof. Ein imposantes weißes Gebäude an einem kleinen Park. Der Posten am Tor ließ uns nicht rein. Wir hatten keine Passierscheine und waren überhaupt zwei höchst verdächtige Individuen. Was jetzt? Ein Mann kam aus dem Tor, ging an uns vorbei. Dunkelblaue Uniform, Streifen und Sterne, Dolch und Tressen. Sehr eindrucksvoll. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Kapitän Leutnant von Brüning? Kapitän zur See, wenn ich bitten darf. Kenne ich Sie? Aber ja, Norderney, Sommer 1904. Moment, gleich habe ich's. Hedge, Mr. Hedge aus USA. Genau, wie geht's? Meinen Begleiter kennen Sie auch. Das ist ja nicht möglich. Professor Van Dusen, Sie sind doch tot. Ich schwöre Ihnen, ich bin am Leben, Kapitän. Aber was ich meine... Später, Kapitän, ich muss den Stationskommandanten sprechen, dringend. Da sind Sie bei mir genau richtig, Professor. Ich bin der Adjutant des Stationschefs. Leider ist Admiral Graf Baudissin nicht hier. Er ist draußen an der Jade bei Mariensiel. Mit Prinz Heinrich, unserem Generalinspekteur, diversen Admirälen und dem Grafen Zeppelin. Die Luftschiffvorführung. Was wissen Sie davon? Wo befindet sich in diesem Augenblick Ihre Hochseeflotte, Kapitän? Die ist gerade ausgelaufen, Professor, nach Helgoland. Zum Manöver. Höchste Zeit. Bringen Sie mich nach, wie sagten Sie, Marien... Mariensiel. Auf der Stelle. Es geht um Leben und Tod. Es geht um weit mehr, mein lieber Hedge. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Wieder ging es durch Wilhelmshaven. Und diesmal präsentierte es sich ein wenig städtischer als heute früh. Vielleicht lag es daran, dass wir nicht in Unterhosen auf einem Güllewagen hockten, sondern es uns in einer Mercedes-Limousine der kaiserlichen Marine bequem machen konnten. Wir kamen ans Wasser, passierten diverse Hafenanlagen und das Artilleriedepot, fuhren über den Ems-Jade-Kanal durch das Dörfchen Mariensiel und dann waren wir da, auf einem weiten Platz, direkt hinter dem Deich. Gut 100 Matrosen wuselten vor einer großen Halle herum. Sie zogen an Seilen, rollten sie auf, verstauten Sandsäcke, schlossen die Hallentore. Am Fuß des Deichs stand ein langer, reich gedeckter Tisch, an dem zahlreiche Bärte Platz genommen hatten. Bärte jeder Art und Größe, kurz und lang, voll und schnauz, Fußmatten und Nasenwärmer, Van Dijk und es ist erreicht. Das waren die Spitzen der Marine. Nur Großadmiral Tirpitz fehlte. Schade. Seine Heugabel hätte gut in die maritime Bartparade gepasst. Alle Admiräle wie Matrosen schauten nach oben auf das riesige graue Luftschiff, das am Himmel kreiste. LZ-11 stand auf der Hülle. Brüning machte die Honneurs. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, der berühmte Wissenschaftler. Und Amateurkriminologe, ganz recht. Unmöglich. Professor Van Dusen ist tot. Er lebt und steht vor Ihnen. Mit wem habe ich das Vergnügen? Erlaube mir vorzustellen, seine königliche Hoheit Prinz Heinrich von Preußen, Bruder seiner Majestät des Kaisers, Großadmiral, Generalinspekteur der Marine. Den wichtigsten Titel haben Sie vergessen, Kapitän. Ach, und der wäre... Erfinder des Automobilscheibenwischers. Ach, Sie kennen meine bescheidenen Verdienste, Professor. Was führt Sie hierher? Sabotage, königliche Hoheit. Was Sie nicht sagen. Das erste Geschwader Ihrer Hochseeflotte ist in akuter Gefahr. Ist es die Möglichkeit, die Engländer? Nein, nein, Hoheit, ein verbrecherischer Einzeltäter. Attention, please! Attention, please! Achtung! Achtung! Das Luftschiff war tiefer gegangen. Aus der Gondel beugte sich der Kommandant, ein kleiner Mann mit weißem Schnauzbart und großem Megafon. Er sah aus wie der Graf Zeppelin, doch er war es nicht. I'm not Zeppelin! All is fair in love and war! Hip, hip, hooray! Die Konkurrenz wird vernichtet! Es kann nur eine Seemacht geben. God save the King. Rule Britannia. Caligula! Wer sonst, mein lieber Hedge? Nordost. Das Luftschiff fährt nach Nordost. Um ihre 8 Schlachtschiffe zu bombardieren, Hoheit. Mein Gott. Kapitän von Brüning? Hoheit? Geben Sie sofort einen Funkspruch ab. Warnen Sie Vizeadmiral Pohl. Zu Befehl, Hoheit. Das wird wenig fruchten, Hoheit. Oder sind Ihre Kriegsschiffe in der Lage, Ihre Geschütze vertikal nach oben zu richten? Na, natürlich nicht, Professor. Dann sind Sie einem Bombardement aus der Luft hilflos ausgeliefert. Es muss doch etwas geben. Es gibt etwas, Hoheit. Ein Flugzeug. Flugzeug? Aeroplan? Natürlich. Wir haben welche hier, Professor. Marineflieger zu Versuchszwecken, hinten im Hangar. Welche Typen? Albatros, Sopwith, eine amerikanische Curtis. Ah, eine Curtis Hydro. Das neueste Modell, Professor, mit Schwimmkufen und einziehbaren Rädern. Start und Landung zu Wasser und zu Land. Lassen Sie die Maschinen aus dem Hangar schaffen, Hoheit. Sinnlos, Professor, wir haben keinen Piloten. Und bis einer aus dem Stützpunkt kommt, unter uns, ich kann zwar fliegen, aber ich habe meiner lieben Frau versprechen müssen, mich nie mehr ans Steuer eines Flugzeugs zu setzen. Ich werde die Curtis Hydro fliegen. Ja, können Sie das denn? Mein lieber Prinz, Professor Dr. Augustus van Dusen verfügt über noch ganz andere Fähigkeiten, als sie zur Steuerung eines derart simplen Apparates benötigt werden. Aber ich brauche einen Co-Piloten, will sagen, einen Bordschützen und Bombenwerfer. Nun, diese Aufgabe könnte ich unter Umständen, wenn es absolut nötig danke, ist... Danke, Hoheit, danke. Hedge, ja? Sie fliegen mit. Ich? Warum gerade ich? Hier laufen noch genug Berufshelden herum. Auf den zweiten Mann muss ich mich voll und ganz verlassen. Und auf wen, mein lieber Hedge, könnte ich mich mehr verlassen als auf Sie? Danke für die Blumen. Aber ein bisschen stolz war ich doch auf die gute Meinung, die Van Dusen von seinem Assistenten hatte. Er lobt ja nur selten, der große Mann. Zerbrechliches Gebilde, ein Doppeldecker aus Sperrholz, Leinen und Metall, flog über der Jade nach Norden. Am Steuer der Professor, hinter ihm sein tollkühner Co-Pilot Hutchinson Hedge, ans Gestänge geschnallt, weil es in der Curtis Hydro nur einen einzigen Sitzplatz gab. Am Horizont weit voraus Rauchfahnen, die 8 Schiffe des 1. Hochseegeschwaders auf dem Weg nach Helgoland. Direkt vor uns die große graue Hülle von LZ-11, die sich langsam, aber sicher dem Geschwader näherte. Für die wunderschöne Aussicht aus See, Watt und Küste hatte ich keine Augen. Ich fühlte mich beklommen und dann hopste mir auch noch der Magen in den Hals, weil der Professor die Maschine plötzlich hochriss. Muss das sein, Professor? Ja, mein lieber Hedge! Ich versuche, unsere Vorteile auszuspielen. Nämlich Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit. Den Aeroplan direkt über dem Luftschiff zu platzieren. Dadurch erhalten Sie Gelegenheit, Ihre eisernen Pfeile ins Spiel und ins Ziel zu bringen. Sie hören richtig, meine Damen und Herren. Eine Handvoll Eisenpfeile. Das war nebst einer Pistole unsere ganze Bewaffnung. Van Dusen hat es abgelehnt, Bomben mitzunehmen. Diese, so meinte er, würden an der elastischen Hülle kaum explodieren. Er hatte einen anderen, besseren Plan. Hoffentlich. Jetzt fahren wir über Caligulas Luftschiff. Links unten, oder wie wir Marineflieger sagen, an Backbord erstreckte sich die Insel Wangerooge. Ich peilte und ließ meine Pfeile fallen. Mit durchdringendem Erfolg. Die Hülle von LZ-11 wurde durchlöchert. Gas strömte aus. Der Professor ging höher. Ihre Zigarre, Hedge! Was ist damit? Werfen Sie sie von sich! Müssen wir ausgerechnet jetzt eine Predigt gegen das Rauchen halten, Professor? Unsinn! Werfen Sie die Zigarre auf das Loch im Luftschiff! Ach so. Trotzdem. Schade drum. Wir wären mit abgestürzt, hätte Van Dusen das Flugzeug nicht gleichzeitig hochgezogen und scharf nach rechts, nach Steuerbord gelenkt. Unter uns knallte es weiter, die Bomben, die Caligula der deutschen Flotte zugedacht hatte. Dann Stille. Wir flogen tiefer, kreisten über dem Wrack. Im Wasser tauchte ein Kopf auf. Caligula. Dann noch etwas. Circa 100 Meter entfernt. Ein stahlgrauer Zylinder. Was war das? Erinnern Sie sich an das Phantom, mein lieber Hedge? An Rumänien? An Biarritz? Ein U-Boot? So ist es. Die Hintertür, welche Caligula sich offen hält. Sein Rettungsring. Schießen Sie, Hedge. Was? Sie haben doch eine Pistole. Schießen Sie. Auf Ihren Bruder? Auf einen hilflosen Menschen im Wasser? Sehr unsportlich. Es geht nicht um Verwandtschaft, mein lieber Hedge. Und schon gar nicht um Sport. Es gilt, weitere Verbrechen zu verhindern. Schießen Sie und zielen Sie gut. Wenn Sie darauf bestehen, Professor? Ah, zu spät. Er ist entkommen. Mit Caligula tauchte das U-Boot unter die Nordseewellen. Der Professor drehte ab. Wir flogen zurück und landeten, wenn man das sagen kann, auf den seichten Wassern des Jadebusens. Noch an diesem Abend zogen wir mit einem Bataillon Marineinfanterie zur Burg Kniphausen. Die Räume im alten, teilweise verfallenen Gemäuer waren menschenleer. Offenbar hatte man sie erst vor kurzem verlassen in großer Eile. In der Luft hing noch der Duft nach türkischem Tabak und Patchouli. Ich dachte an Madame Esme. Die Marinesoldaten durchsuchten das Gelände und Professor Van Dusen durchstöberte den Papierkorb im Salon. Ach, was sehe ich? Zigarren, ein Kistchen Imperiales. Sehr aufmerksam von Caligula, das muss ich sagen. Das hat er also vor, mein krimineller Bruder. So, ist nur gerecht, wenn ich Caligulas Havannas rauche. Seinetwegen habe ich heute Nachmittag meine letzte Corona geopfert. Ich muss aufbrechen, stehenden Fußes. Nein, nicht Hitch! Zünden Sie die Zigarre nicht an! Zu spät. Die Zigarre explodierte mit gewaltiger Wucht. Ich stürzte in tiefe, tiefe Bewusstlosigkeit. Ein Schiff voller Menschen. Von einer kalten Nacht. Von einem Meer, in dem Eisberge trieben. Ich träumte, dass das Schiff im Meer versank. Ich lag im Bett, in einem kahlen, gelb gestrichenen Zimmer. An der Wand ein Porträt von Kaiser Wilhelm. Mein Kopf tat weh und war von einem Verband umwickelt. Wo war ich? Im Marinegarnisonshospital in Wilhelmshaven, Herr Hedge. So? Wie spät ist es? 7 Uhr, Herr Hedge. Früh am Morgen. Und es ist ein schöner Morgen, Herr Hedge. Dann war ich die ganze Nacht bewusstlos? Sie waren 5 Nächte und 4 Tage bewusstlos, Herr Hedge. Was? Welcher Tag ist heute? Sonntag, Herr Hedge. Der Tag des Herrn. Sonntag? Welches Datum? Der 14. April, Herr Hedge. 14. April? Van Dusen, was ist mit Professor Van Dusen? Ihr Freund hat Ihnen diesen Brief hinterlassen, Herr Hedge. Ach, können Sie mir ihn vorlesen? Ja, natürlich. Mein lieber Hedge, hochbrisante Hinweise in Caligulas Aufzeichnungen, welche mir in die Hände fielen, drängen, ja zwingen mich auf schnellstem Wege, in die Vereinigten Staaten aufzubrechen. Ach. Schon morgen, am 10. April, werde ich mich in Cherbourg auf der Titanic einschiffen. Titanic? Folgen Sie mir, sobald Sie wiederhergestellt sind. Ihr Augustus van Dusen. PS, ich bedauere, nicht an Ihrem Krankenlager verharren zu können. Doch weiß ich Sie in guten Händen. Bringen Sie mir sofort meine Kleider. Herr Hedge, Sie dürfen noch nicht aufstehen. Legen Sie sich auf der Stelle wieder hin. Oder ich rufe den Marineoberstabsarzt. Und ich rufe seine Hoheit, den Großadmiral und Generalinspekteur Prinz Heinrich, wenn ich nicht gleich meine Hosen kriege. Erst als ich im Zug nach Bremen saß, fiel mir ein und auf, dass ich vergessen hatte zu frühstücken. Van Dusen hätte sich gefreut. Offenbar wurde aus mir so allmählich doch noch ein asketischer, ganz auf seine Pflichten konzentrierter kriminologischer Assistent. Am Abend des 15. April landete der Schnelldampfer der Hamburg-Amerika-Linie in Dover. Eine unerklärliche Nervosität hatte mich erfasst. Eine immer stärker werdende Unruhe. Ich machte mir große Sorgen um den Professor. Grundlos, dachte ich, bis ich ausstieg und mir auf dem Kai Zeitungsverkäufer mit Sonderausgaben über den Weg lief. Kollision mit Eisberg! Hunderte Tragödie im Atlantik. Titanic gesunken. Titanic gesunken. Zahlreiche Opfer. Kollision mit Eisberg. Extra. Die Titanic ist gesunken? Jawohl, Sir. Letzte Nacht vor Neufundland. Extrablatt, Sir? Ja. Nur Sixpence. Bitte. Danke, Sir. Extra. Titanic gesunken. Zahlreiche Opfer. Ich fuhr sofort nach London. In den kommenden Tagen wurde das ganze Ausmaß der Katastrophe klar. Mehr als 1.500 Tote bei etwa 2.200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern. In der Niederlassung der White Star-Linie besorgte ich mir Passagier- und Opferlisten, um sie in meiner Suite im Savoy gründlich durchzugehen. Kein Professor Van Dusen. Nicht unter den Toten, aber auch nicht bei den Passagieren. Seltsam. War er vielleicht gar nicht auf der Titanic oder sind die Listen nicht komplett? Hat man ihn womöglich gar nicht registriert, weil er in Cherbourg an Bord ging? Wäre er noch am Leben, hätte er sich doch längst bei mir gemeldet. Oder doch nicht? Kein Caligula van Dusen. War der unter falschem Namen an Bord? Könnte es Kann sein, dass nicht ein Eisberg die Titanic leckgeschlagen hat, sondern Caligulas U-Boot? War es das, was der Superverbrecher geplant hat? Sieh mal an. Wen finde ich denn hier unter den Opfern? Futrell, Jacques Futrell, Passagier der ersten Klasse. Das ist doch dieser Schreiberling aus Boston, der sich damals erfrecht hat, einige Fälle der Denkmaschine in entstellter Form zu veröffentlichen. Der ist also mit der Titanic untergegangen, wie vielleicht auch Professor Van Dusen. Interessant. Ob das was zu bedeuten hat? Ich grübelte und grübelte. Hat der Professor die Katastrophe überlebt? Welches Schicksal hatte Caligula? Fragen über Fragen. Wer weiß die Antwort? Wird man sie jemals wissen? Schluss mit der sinnlosen Grübelei, sagte ich mir schließlich. Ob nun Professor Van Dusen auf dem Grund des Atlantischen Ozeans liegt oder ob er, der beim Erdbeben von San Francisco schon einmal dem Tode entrann, ein zweites Mal vom Glück begünstigt wurde und auch den Untergang der Titanic überlebte, was auch immer mit ihm geschehen sein mag. Professor Dr. Augustus Van Dusen ist unsterblich. Sein Ruhm als Wissenschaftler, Denker, Erfinder und vor allem als Kriminologe, Verzeihung, Amateurkriminologe, wird weiterleben. Immer und überall. Noch ein ganz persönliches Wort, meine Damen und Herren. Für Hutchins & Hedge ist Augustus Van Dusen nicht tot. Wenn ich ganz still bin und die Augen schließe, höre ich seine vertraute Stimme. Mein lieber Hedge, ich würde dieses Kapitel der Chronik nicht Van Dusens größter Fall nennen. Nein? Warum nicht? Weil es wenig mehr enthält als Aktion und Abenteuer. Karlauer und Klamauk, billige Sensationen von der Hintertreppe. Mit einem Wort Kolportage. Und das auch noch im Übermaß. Wo bleiben Logik, Analyse und Synthese? Wo die zerebralen Glanzleistungen, wie sie ein kundiges Publikum an der Denkmaschine zu schätzen wusste. Und wenn schon, Professor, Sie haben geholfen, den Frieden zu erhalten. Für mehr als 2 Jahre, immerhin. Man könnte sagen, Sie haben die Welt gerettet. Mein lieber Hedge, das ist ja wohl das Mindeste, was die Welt von Professor Dr. Augustus Van Dusen erwarten kann.